großen Lüften sanfte Tränke. Im Leben fällt das Atmen schwer. Tausend Rosen möchte ich dir schenken. Oh, ich seh mich so sehr nach meiner Liebsten zu sein. Ich war nun froher Toten.